Während des Besuchs in der sozialistischen Heimat gewährte der Leiter der Delegation der Mitarbeiter Neue Generation des Generalverbandes der Japan-Koreaner, Bae Jun-ryul, stellvertretender Vorsitzender des Zentralen Präsidiums des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan, am 28. Juni einem Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview. Er sagte, er begehe im Vaterland den bedeutsamen Tag, wo Marschall Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK gewählt worden sei. Mit beispiellosem Schneid und Courage habe er die Würde und Stärke des Sungun-Korea auf dem höchsten Niveau demonstriert und in der Heimat eine große Blütezeit des Schaffens und des Aufbaus eingeleitet, wobei man mit der Macht der Selbsthilfe ein hohes Tempo erziele. Es sei eine große Ehre und ein großes Glück für die koreanische Nation, den Marschall Kim Jong-un, der mit Fähigkeit und Charakterzügen als Natur über die ganze Welt herrschen und alle Menschen leiten könne, an der Spitze der Republik zu haben.